E. Die altpreußischen Großlogen als Glied der Weltfreimaurerei. Vorbemerkung: Der Landesgroßmeister der Großen Landesloge ist nach dem Gesetzbuch der Großen Landesloge, genehmigt durch die Hauptversammlung vom 8. April 1925, im amtlichen, namentlich im Schriftverkehr, anzureden mit höchst leuchtender Landesgroßmeister. Seite 32 des Gesetzbuches. Lassen wir die höchst leuchtenden Landesgroßmeister über die Frage, ob ihre Großlogen zur Weltfreimaurerei gehören, selbst sprechen. Zeuge Habicht gab am 17. März 1932 an, a. das Verhältnis zu ausländischen Großlogen. Vor etwa 2 Jahren ist das Ritual unserer Großloge geändert worden. Es ist richtig, dass vor dieser Änderung der Suchende bei der Aufnahme einen Revers unterschreiben musste, in welchem er sein Einverständnis damit erklärte, dass er im Falle, er sein Versprechen zur Verschwiegenheit brechen sollte, als Verräter aller Freimaurerlogen der ganzen Welt bekannt würde. Es ist richtig, dass meine Großloge Großlogen in allen Erdteilen anerkennt. Die Großloge der freien und angenommenen Maurer von England ist von uns anerkannt. Es besteht aber kein amtlicher Verkehr zwischen unserer Großloge und der englischen Großloge. Sobald unsere Großloge eine ausländische Großloge anerkennt, sind die Brüder der sich gegenseitig anerkennenden Großlogen berechtigt, sich in den einzelnen Logen untereinander zu besuchen. Die Anerkennung einer ausländischen Großloge hat noch nicht die Rechtswirkung der Einrichtung eines gegenseitigen Vertreterverhältnisses. Ein gegenseitiges Vertreterverhältnis haben wir außer mit den deutschen humanitären Logen und den altpreußischen Logen mit der Großloge zu New York, mit holländischen, schwedischen, deutsch-tschechoslowakischen Logen und anderen. Richtig ist, dass es Sache des Deutschen Großlogenbundes war, neue Verbindungen mit außerdeutschen Großlogen anzuknüpfen und bereits angeknüpfte wieder aufzulösen. Auf dem 4. Großmeistertag am 28. Mai 1871 in Frankfurt am Main wurde beschlossen, den bisherigen Großmeistertag in den Großlogenbund umzuwandeln. Die Gründung des Großlogenbundes wurde am 19. Mai 1872 in Berlin im Ordenshaus der Großen Landesloge vollzogen. Vergleiche die Geschichte der Großen Landesloge, Handschrift für die Brüder Freimaurer, Band 2, Seite 5. Die eingehende Untersuchung des Wirkens dieses Großlogenbundes wäre für einen ungebundenen Historiker eine dankbare Aufgabe zum Nutzen unseres Volkes. Bei der Gründung des Großlogenbundes wurde festgestellt, dass Stand, Nationalität, Farbe, Religionsbekenntnis und politische Meinung kein Hindernis der Aufnahme eines Mannes in eine Loge sein dürfen. Der Großlogenbund stellte als seine Bestimmung fest, die Einigkeit und die Zusammenarbeit der deutschen Logen zu wahren und zu fördern und den außerdeutschen Großlogen gegenüber eine gemeinsame maurerische Stellung einzunehmen. Richtig ist auch, dass nach dem Gesetzbuch des Großlogenbundes vom Jahre 1911 die Verschiedenheit der Hautfarbe und Rasse kein Hindernis der Anerkennung einer Großloge oder Loge war. Es ist richtig, dass im Jahre 1907 die Großmeister der altpreußischen Großloge in Paris waren, das heißt, in dieser Bestimmtheit bezüglich der Großmeister kann ich das nicht sagen. Ich weiß, dass in Paris Konferenzen zwischen deutschen Freimaurern und französischen Freimaurern vor dem Weltkrieg stattgefunden haben. Ich weiß auch, dass vor dem Kriege zwischen den deutschen und den englischen Freimaurern ein Besuchsverkehr stattgefunden hat. Bei der Tagung im Jahre 1912, bei der die englischen Freimaurer in Berlin waren, war ich anwesend. Die Zirkelkorrespondenz 1913, Nummer 11 bis 12, berichtet uns von der Rede, die der Landesgroßmeister der Großen Landesloge, Graf zu Dohna, am 9. Mai 1913 an die in Berlin anwesenden englischen Freimaurer hielt. Dohna führte in dieser Rede aus, wenn die deutschen Großlogen in einer Schlachtordnung aufmarschieren, so stehe die Große Landesloge auf dem rechten Flügel eng verbunden mit der ihr sehr nahe verwandten Großen Nationalen Mutterloge, zu den drei Weltkugeln, während die Großloge zur Freundschaft zwar mit diesen beiden noch nahe vereint sei, doch in der Auffassung etwas abweiche und ihre linke Hand bereits dem linken Flügel reiche, der aus den 5 humanitären Großlogen bestehe. An Zahlen sei der rechte Flügel doppelt so stark als der linke. Die Außenarbeit sei weniger von den Logen selbst, sondern von den einzelnen in der Loge erzogenen Mitgliedern zu leisten. Die Freimaurerei als solche dürfe nicht hervortreten. Der Pro-Großmeister von England erhielt die lebenslängliche Ehrenmitgliedschaft. Anscheinend hat 1912 eine andere Tagung mit englischen Brüdern stattgefunden, die Habicht erwähnte. Über das Verhältnis der drei altpreußischen Großlogen untereinander bemerke ich noch, dass die Mitglieder des Ordensrates der Großen Landesloge, des Innersten Orients der Großen Loge von Preußen und unseres Bundesdirektoriums im gegenseitigen Ehrenmitgliedschaftsverhältnis stehen. Der Zeuge Müllendorf gab zunächst eine schriftliche Erklärung vom 14. März 1932 zu den Akten, in denen er unter anderem sagte: Ein Freimaurerbund, das heißt ein Bund, der alle Freimaurer des Erdenrundes umfasst, existiert nicht. Bei seiner mündlichen Vernehmung gab Müllendorf Folgendes an: Wenn ich behaupte, dass meine Großloge der sogenannten Weltfreimaurerei nicht angehört, so wollte ich damit sagen, dass meine Großloge niemals Beziehungen zu der Geschäftsstelle der internationalen Freimaurerei in der Schweiz gehabt hat, welche seinerzeit vom Quartier de la Tente unter Mitwirkung der schweizerischen Großloge Alpina gegründet wurde. Mit welchen außerdeutschen Großlogen meine Großloge in den Jahren 1927 bis 1929 im Verhältnis der Anerkennung oder im Verhältnis des gegenseitigen Austausches von Vertretern oder im Verhältnis des Briefwechsels stand, kann ich aus dem Kopf nicht angeben. Anerkannt haben wir die Großloge von New York, England, Niederlande, die Großlogen von Norwegen, Schweden und Dänemark, die Große Loge von Chile, die Große Loge von Kuba und andere. Nach unserem Gesetze hat die Anerkennung die Rechtswirkung, dass die Brüder der Landesloge die betreffenden außerdeutschen Logen nach den dort bestehenden Vorschriften besuchen dürfen. Ebenso ist es den Brüdern jener außendeutschen Logen gestattet, an den Arbeiten der einzelnen Logen unserer Großloge teilzunehmen. Die Anerkennung schließt aber nicht ohne weiteres die Herstellung des amtlichen Verkehrs ein. Unter dem amtlichen Verkehr versteht man den Schriftwechsel, die wechselseitige Bestellung von Vertretern, den wechselseitigen Besuch durch amtlich abgeordnete Brüder und den Austausch von Ehrenmitgliedschaften. Ob unsere Großloge, wenn sie eine ausländische Großloge anerkannt hat, diesen amtlichen Verkehr aufnehmen will oder nicht, entscheidet sie allein. Wir haben eine Reihe von Großlogen außerhalb von Deutschland anerkannt, mit denen kein amtlicher Verkehr besteht. In diesen Fällen besteht also ein Besuchsrecht der Brüder untereinander, ohne dass ein amtlicher Verkehr von Großloge zu Großloge stattfindet.